So, all dieweil wir noch nicht fertig sind mit Nähen, werden wir uns wieder an die Maschinen begeben. Und Ashin Ottamar wird eine geleitete, geführte Meditation geben und danach mit dem Vortrag beginnen. Wie immer, kleine Pause dazwischen. Und wir hoffen, dass wir zumindest zum Vortrag wieder da sind, aber versprechen können wir noch nichts. So, wie schon gesagt, wir werden jetzt etwa 45 Minuten Meditation haben und ich werde das nutzen, um die verschiedenen Möglichkeiten Achtsamkeit anzuwenden. Aber wir werden ganz systematisch in die Meditation gehen. Wir haben hier eventuell Leute, die haben vorher nicht viel praktiziert. Natürlich, wenn jemand braucht, hinten auf dem Stuhl sitzen, wäre auch möglich. Aber wenn es möglich ist, am Boden sitzen, ist ein bisschen besser. Okay. Schließen wir die Augen. Und als Erste beginnen wir mit einer richtigen Entspannungsrunde. Die Position zuerst richtig zentrieren, dass die Wirbelsäule ist schön gerade. Es kommt auf die Position von Becken. Wenn das Becken ist etwas ausgerollt, schon die Wirbelsäule ist schön gerade. Wie man die Beine zusammenbringt, übereinander kreuzt oder so, das ist nicht von Wichtigkeit für diesen Typ der Meditation, so dass wir einfach ohne großen Problemen die 45 Minuten sitzen können. Und die Entspannungsrunde. Wir beginnen mit dem Gesicht um die Augen, um den Mund, der Kiefer entspannen. Hals und Nacken. Und die Schultern. Manchmal tragen wir unnötiges Last auf den Schultern. Diesmal lassen wir es fallen. Und weiter durch den Rumpf. Bauchgegend. Viele Emotionen sind gespeichert in den Organen im Bauch. Eine liebevolle Zuwendung, Metta, in die Bauchregion zu schicken. Entspannen. Entspannen, was sich entspannen lässt. Und weiter Gesäß, die Oberschenkel. Manchmal halten etwas die Position, manchmal bleibt etwas aktiv, irgendeine Muskeln. Das ist normal. Und mit dem Ausatmen richtig von Kopf bis Fuß entspannen. Mal richtig alles fahren lassen. Und mit jedem Ausatmen etwas tiefer in die Entspannung kommen. Und wieder. bis man sich in eigenem Körper wohlfühlt. Kommt es fast zusammen mit liebevoller Beziehung zu unserem Körper. Wir werden bewusst von der Berührung, wo die Füße berühren die Unterlage. Dort ist eine Berührung. Einfach bloß davon bewusst werden. So wie das ist. Das ist das Verankern der Achtsamkeit in dem Körper. Der zweite Punkt dieser Verankerung, die Berührung von Gesäß mit dem Kissen. Das ist eine mächtige Berührung, der Gewicht von dem Oberkörper drauf. Ganz deutliche Berührung, bloß bewusst werden davon. Und dritte Zone, drittes Bereich, unsere Hände. Die Finger berühren sich gegenseitig. Es ist eine Berührung, ganz anders als die anderen. Bloß davon bewusst werden. So wie das ist. Vielleicht die Wärme oder die Kälte, feucht oder trocken, wie das ist, ist eben das Richtige. Und die vierte Berührung, Berührung von Lippen. Auch wieder ganz andere Charakteristik. Bei mir etwas klebrig, weich. So, wir haben recht viel Pflege für das Körper, dem Körper gegeben. Aber die gleiche Pflege geben wir auch unserem Geist. Den Geist entspannen. Einfach bloß hier, hier jetzt zu sein. Mit der Einfachheit des jedes Moments. Es ist diese Einfachheit der mentalen Präsenz. Das bringt die Frische ins unseres Geist. Bloß sein, ja, wie ein kleines Kind. Für den Kind ist alles neu, alles frisch, alles zum ersten Mal. Diese Einfachheit, Frische. Wenn ein bisschen Schmunzeln kommt in unseren Geist, das ist okay. Ganz entspannt, ganz normal. Und aus dieser Position der Entspannung und Ruhe können wir das Einatmen und Ausatmen so klar wahrnehmen. Wir werden bewusst von jedem Einatmen und jedem Ausatmen. Jedes Einatmen erleben, jedes Ausatmen erleben. Anfang bis zum Schluss und ausatmen von Anfang bis zum Schluss. Total entspannt. Richtig auskosten, jedes Einatmen, jedes Ausatmen. So frei, so fließend, so einfach. Relaxieren in jedes Einatmen, jedes Ausatmen. Denken brauchen wir dabei überhaupt nicht, das hilft uns gar nicht, das ist überfließend. Voll mit dem Einatmen, voll mit jedem Ausatmen, ohne Abschweifen. Und genießen das, den Atem. Vielleicht sogar etwas Erhabenes dabei. Empfinden, als ob jedes Einatmen ein Gebet wäre. Und die Instruktion von Ajahn Chah, Budo, bei dem Einatmen Bu, bei dem Ausatmen Do. Bu, Do. Der Atem ist richtig entspannt manchmal, wird es etwas ruhigere Rhythmus annehmen, etwas länger einatmen, länger ausatmen. Wir können etwas näher gehen an den Prozess des Einatmens und Ausatmens. Ganz nahe dran. Und das wirklich erleben von dem Anfang, wie das läuft, wie das durchläuft bis zu dem Schluss des Einatmens, Beginn des Ausatmens, wie das läuft. Ablauf bis zum Schluss jedes Ausatmens. Ganz von nahe. Bis wir verschmelzen mit dem Prozess des Einatmens und Ausatmens. Bis wir werden das Einatmen und das Ausatmen. Das ist die Einspitzigkeit des Geistes. Das Ich und der Atem beginnt verschmelzen. Es ist nur der Prozess des Atems da. Und den Atem wird eins sein. Nur das Einatmen, nur der Prozess des Ausatmens. große Ruhe im Geist und Körper. Ganz still und ruhig, entspannt. Nur das, nichts anderes. Keine Abschweifen des Geistes. Das ist die Samatha-Meditation. Bis in die Versenkung, bis in die Absorption. Nun aber, wir wollen auch eine andere Art der Achtsamkeit üben heute Abend. Beobachten den Atem. Wir gehen zurück in die duale Position des Observers und des Objekt. Was wird observiert, gesehen, gespürt? Als ob die Achtsamkeit sitzt auf unserem Schulter und sieht den Prozess des Einatmens und Ausatmens. Und registriert alle Veränderungen während des Einatmens. Dann ist kleine Lücke, dann kommt, beginnt das Ausatmen. Gegen Schluss ist es schon wieder anders. Wir beginnen auch das Einatmen mehr spüren, die Empfindungen, körperliche Empfindungen des Einatmens und des Ausatmens. Ja klar, der Anfang des Einatmens ist total anders als die Ende vom Einatmen. Anfang des Ausatmens, als ob fast jemand anders ausatmet. Und am Schluss ist es schon wieder andere Erfahrung. Hier die Achtsamkeit ist etwas mehr allgemein. Es ist nicht so einspitzig. Es kann zum Beispiel der ganze atmende Körper wahrnehmen. Viele Empfindungen machen das Einatmen aus. Und wir können das von innen erfahren oder als von außen. Eine Weile von innen die Empfindungen wahrnehmen. Das Dehnen und das Schrumpfen von Brustkorb, Diaphragm. Viele Empfindungen. Und jetzt von außen, als ob unsere Achtsamkeit wäre ein paar Zentimeter außerhalb des Körpers. Rhythmus des Atems ist absolut natürlich. Lang oder kurz, wie es kommt, ist richtig. Es atmet. Plötzlich ist hier niemand, der atmet. Es ist hier das Atem. Diese Vipassana-Art der Meditation, das ist eine Entdeckungsreise. Wenn wir das richtig gelernt haben, es ist eine kreative Meditation. Wir kennen den Prozess des Atems von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Winkeln betrachten, wahrnehmen, spüren. Das Dehnen und Schrumpfen, Druck, Wärme, Kälte an der Nasenspitze. Wir können die Struktur des Einatmens und Ausatmens wahrnehmen, bewusst machen, wie glatt oder wie gebrochen. Regelmäßig oder unregelmäßig. Dazu mischen sich häufig auch Empfindungen aus dem Körper. Kitzeln, irgendwo schmerzt es ein bisschen, Verspannungen. Bloß bewusst machen. Die Vipassana Achtsamkeit ist eine mehr geöffnete Achtsamkeit. Ich habe jetzt die Nähmaschine gehört. Hören, hören. Und zurück zu dem Atem. Da kommt Gedanke. Wir werden bewusst von dem Denkprozess und zurück zu der Wahrnehmung des Atems. besonderes Fokus bei Vipassana ist auf die unregelmäßigen Dinge, die Empfindungen, die entstehen und vergehen. Anicca, Unbeständigkeit, Veränderlichkeit, Entstehen und Vergehen. Von allem, was das Einatmen und Ausatmen ausmacht. Wenn das gut geht, wir kennen unsere Achtsamkeit als ob in unserer Mitte etablieren und ganz offen. Alles darf sein. Empfindungen aus dem Körper, Geschehnisse aus dem Geist, Hören, vielleicht irgendeine visuelle Dinge hinter den geschlossenen Augen. Geräusche, Signale aus dem Körper, Einatmensempfindungen, Ausatmenempfindungen, Gedanke zieht vorbei wie eine Wolke auf dem blauen Himmel. Und wir sind mit unserer Achtsamkeit im Zentrum von unserem System. Vollständig offen. Nicht anhaften, vorbeiziehen lassen, alles registrieren. Und die ganze Symphonie auskosten. Vollbewusst, entspannt, in eigenem Zentrum. Vollständig ungezwungen, offen. Panorama Achtsamkeit. Diese Art der Meditation heißt Effortless Mindfulness. Achtsamkeit ohne Anstrengen. Eine natürliche Achtsamkeit. Wenn richtig entwickelt, es ist eine große Leichtigkeit im Geiste, ohne Anhaften, ohne Identifizieren mit den Objekten der Achtsamkeit. Achancha hat es Chaipongsai genannt, die natürliche Leichtigkeit des Seins. Alles ist, as it is. Alles ist, als es ist. Diese Art der Achtsamkeit hilft uns, nicht verloren sein in der Erfahrung der Meditation oder des Lebens. Wir sehen klar alles, wie das ist. Diese ist eine sehr fortgeschrittene Meditation. Seien wir klar, dass längere Zeit drin zu sein, das braucht sehr viel Übung. Aber es ist so heilend. Alles darf sein, wie das eben ist. Eine große Befreiung wartet auf uns. Die höchste Stufe von dieser Meditation ist, dass wir eben auflösen, dieses Zentrum der Achtsamkeit in der Mitte unseres Systems. Und es ist dieser große Geist, total frei, ohne Lokalität, ohne Dimension, wie das blaue Himmel. Und doch, wir sind bewusst, alles, was aufsteigt im Geiste, klar bewusst. Und wir gehen zurück zu der total normalen Achtsamkeit von Einatmen und Ausatmen. Und diesmal total entspannen. So wie das ist, so wie das kommt, ist gerade richtig. Wir haben eine große Reise gemacht. Jetzt ist die Zeit, das Entspannen richtig genießen. Und wir leben jedes Atemzug, so wie das ist. Und es ist immer schön, die Meditation mit einer kleinen Metta abschließen. Wir können mit jedem Einatmen diese liebevolle Zuwendung zu eigenem Körper, zu eigenem Geist, zu der ganzen Welt üben. Mit jedem Ausatmen den großen Frieden erleben. Liebe einatmen, Frieden ausatmen. Ganzen Atem mit der Metta, mit dieser liebevollen Zuwendung umarmen. Atem. Unser Leben. Der ganze unser Leben mit Metta umarmen. Ebenso wie das ist. Mit der ganzen Schönheit, mit der ganzen Schwierigkeit, mit dem ganzen Gelingen, mit dem ganzen Versagen. So wie das ist, liebevoll umarmen. Eine totale bedingungslose Zuwendung zu eigenem Leben. Das Gleiche schenken zu allen unseren Freunden. Unseren Familien. Unseren Kollegen. Und die ganze Menge von neutralen Wesen, Menschen, Tiere, das Sichtbare, das Unsichtbare. Metta für die ganze Welt. Mit Vergeben. Mit Dankbarkeit. Bhavatu sabamangalam, rakantu sabadevata, sababudhanu bhavena, sadasuki bhavantu te. Bhavatu sabamangalam, rakantu sabadevata, sabadhammanu bhavena, sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabamangalam, rakantu sabadevata, sabasanghanu bhavena, sada sukhi bhavantu te. Ganz langsam, ganz langsam. So, wir haben jetzt etwa 5 Minuten Pause und dann können wir die Dinge etwas reflektieren.